Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Meinung. Die abgenutzte beschlagene Holztüre öffnete sich so weit, als dass Herr S. vermochte, den Kopf langsam durch den so entstandenen Spalt zu stecken. Seine feuchten Hände klebten angespannt an der Türklinke, jederzeit bereit, die Tür wieder hinter sich zuzureißen, wenn die Situation es denn erfordere. »Na wart's, es Kruppen! Ölendige! Wenn ich euch einmal erwisch, dann schäbert's aber! Gfrasszackel!« brüllte eine Herrn S. nur allzu bekannte Stimme. Der in die Jahre gekommene Hausmeister wankte hörbar mit seinem Klumpfuß und dem geschwollen wirkenden Wasserkopf um die Ecke. Seine eingefallenen, blutunterlaufenen, gelblichen Augen suchten immerzu nach Unruhestiftern, und scheinbar hatte er welche gefunden. »Ah, der gute Herr Krempler! Einen schönen Tag wünscht man. Wie geht es Ihnen denn? Alles in Ordnung bei dem werten Herrn?« fragte plötzlich ein anderer, Herr S., durchaus nicht unbekannter Hausbewohner, in süffisant singendem Tone. »Ich weiß, wie es mir schon geht. Die Welt geht vor die Hand, die Wirtschaft den Bach runter. Und die leidigen Schruppen von der alten Frau Hadrin da oben, die werden mich noch mal ins Grab bringen. Aber warten Sie nur ab. Nun bin ich nämlich da. So nicht.« Diese Worte, mehr spuckend als sprechend, wackelte Herr Krempler aufgebracht weiter über die frisch gebohnerten Thielen des Ganges, um dann kurz darauf durch den hofseitigen Ausgang zu verschwinden, ohne sich weiter um den Fragesteller zu kümmern. Eine Zeit lang hörte man noch sein lautes Gemurmel von Flüchen und Verwünschungen, dann wurde es wieder still im Gange. Auch der Gerber Olgersen von Wohnung 223 schien heiter lachend weiter seiner Wege gegangen zu sein, ohne die nur angelehnte Türe Herrn S. weiter zu beachten. »Das ist die Gelegenheit«, dachte Heiß und ließ die Wohnungstüre behutsam ins Schloss fallen. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Auku suki toru kono hada o Asu wa ai no tame sasagemasu.